Zum 75. Geburtstag von Genossin Kim Jong-il gab es in den Vertretungen der TVRK in Russland, China, der Mongolei, Vietnam, Laos, Nepal, Malaysia, Myanmar, Singapur, Iran, Indien, Kambodscha, Indonesien, Pakistan, Deutschland, Ungarn, Großbritannien, Rumänien, Weißrussland, Bulgarien, der Schweiz, Tschechien, Frankreich, Polen, Spanien und Italien, Festbankette, Seminare über die Verdienste von Kim Jong-il, Rundtischgespräche, Bücher, Foto- und Kunstgewerbeausstellungen und Filmvorführungen. Dazu wurden die Persönlichkeiten verschiedener Kreise in den betreffenden Ländern eingeladen und zugegen waren dabei die Mitarbeiter der Vertretungen der TVRK. Die Teilnehmer legten an den Sonnenporträts von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il und dem Bild, in dem diese zusammen sind, Blumenkörbe und Sträuße nieder und verneigten sich davor.